ربي إني لما أنزلت لما أنزلت إلي من خير فقير من خير فقير من خير فقير ربي إني لما أنزلت ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير من خير فقير من خير فقير تين مرتبة پڑھیں Bismillahirrahmanirrahim. Wir machen weiter mit den Duas aus dem Koran, aus Surah Al-Qasas, Vers 24. O mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Rabbi, o mein Herr, inni, gewiss ich, lima anselta, was auch immer du mir herabsendest, ilayya, zu mir, min khairin, von Gutem, irgendetwas Gutes. Alles, was da an Gutem da ist, was immer du mir auch davon herabsendest, Faqir, ich bin dessen bedürftig. Faqir ist der Bedürftige, der nichts hat, der alles brauchen kann. Diese Dua soll man besonders dann lesen, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man nicht mehr genau weiß, was gut für einen ist, wenn man manchmal nicht weiß, was soll ich jetzt Allah genau bitten, ist das gut für mich oder das gut für mich? Wie oft im Leben ist es so, dass manchmal etwas sehr gut für uns aussieht, aber letztlich schlecht für uns ist, oder umgekehrt, schlecht aussieht, aber letztlich gut für uns war. Diese Dua übergibt dann quasi die Angelegenheit Allah. Er weiß natürlich besser, was gut ist für uns und was schlecht ist für uns. Diese Dua macht man auch dann, man kann die Dua natürlich immer machen, aber die besonderen Gelegenheiten, wenn man überhaupt nicht mehr weiter weiß, wenn man wirklich nichts mehr hat und alles gerade gut von Allah gebrauchen kann. Diese Dua hat Musa a.s. gemacht, als er seine Heimat verlassen musste, fliehen musste und ohne Heim, ohne Haus, ohne Arbeit, ohne finanzielle Mittel, ohne Familie dastand. Er hatte alles verlassen, musste alles verlassen. Und wie geschah es dann? Er machte diese Dua und nach kurzer Zeit hatte er wieder ein Heim, eine Familie und auch eine Arbeit, mit der er sich selber versorgen konnte. Und gerade bei dem Wort Faqir spürt auch unsere eigene Bedürftigkeit gegenüber Allah. Wir sind immer bedürftig, Allah gegenüber. Und das muss dem gläubigen Diener bewusst sein.